Takt ist platt wie ein Floor. Aber ich will hier weg, ich muss raus, ich brauch Luft, also hoppla hopp, der Traum ist mein Motor. Von Start zu Start mit Sachen, pack volles Rohr. Vergiss die Uhu, ich hab nichts anderes vor, als für Umwelt zu tun, eine spitze Reisekomfort. Am Anfang hab ich einfach gern am Kopfkissen gelauscht. Auch selbst wenn ich dann rannte, ist der Bus vorbeigerauscht. Ich war 13, trotz Kopf mit Pickel, mit null Bock auf Mama oder Mamas Vehikel. Doch weil ich nicht umsterben wollte, aber länger pennen, hab ich mich hin und her gerollt und dann getrennt. Weil ich auch den Spaßfaktor bin, dann komm ich jetzt ohne 1 Cent bis Paderborn und Genf. Ich fahr Astra und Benz, Laster und Fenn, Mazda und Passat bis nach Kapstadt nur zu hängen. Du fährst Papas neuen Van mit viel Mucke durch die Stadt, die Puppen gucken und tuscheln. Ich hab die Puppen ruhig gemacht mit locker 10 Jahren plus Chauffeur an einem Tag, sitz auf den Rückbänken und lache, doch hab keinen Schein gemacht. Scheiße was? Jetzt hast du Führerschein und Benz. Hätt ich bloß Mutter nicht kutschiert, wärst du jetzt klüger bei getrennt. Der Daumen ist mein Motor, von Stadt zu Stadt mit Sach und Pack volles Rohr. Vergiss die Uhu, ich hab nichts anderes vor, als für Umwelt zu tun, mit spitze Reise kommt vor. Der Daumen ist mein Motor, von Start zu Start mit Sach und Pack volles Rohr. Vergiss die Uhu, ich hab nichts anderes vor, als für Umwelt zu tun, mit spitze Reise kommt vor. Tramp-Kostüm, Neon, Pink, Orange, Grün und dann hoppla hopp an die Schlange aus Blech. Ich spiel guck mal Daumen, doch bin noch lange nicht weg. Erst ist hier noch Prollo-Parade dran. Ficker, Hupe und Brettern über den Straßenrand. Dann kommt die zweite Runde, so lang warte ich. Das rettet deren Tag und das mach ich gratis. Der Rest hat mit mir Mitleid, nur ein bisschen mehr Schiss. Man weiß ja nie, und was ist denn das? Es ist okay, läuft mir rein wie ein Tee, du kein W.E. Ich kenn alle W.E.T.A., auch Angel und Schnee. Ich versuch nett zu gucken, ja ich streng mich an. Trotzdem schauen die mich schräg an wie ein Punk. Ja sicher bin ich oft auch schon lange gestanden, doch ich bin unterwegs und ich komm an irgendwann. Der Darm ist mein Motor, oh. Von Stadt zu Stadt mit Sach und Pack volles Rohr, oh. Vergiss die Uhu, ich hab nichts anderes vor, als für Umwelt zu tun und eine spitze Reisekomfort. Der Darm ist mein Motor, oh. Von Stadt zu Stadt mit Sach und Pack volles Rohr, oh. Vergiss die Uhu, ich hab nichts anderes vor, als für Umwelt zu tun und eine spitze Reisekomfort. Von Stadt zu Stadt mit Lach und Pack volles Feuer. Vergiss deinen Job, man, nimm dir was anderes für.